Mittwochabend, den 21. Dezember des Jahres 1938, um 8 Uhr abends, war Kees Popinchas Schicksal noch nicht besiegelt. Es wäre also nicht zu spät gewesen. Doch zu spät wofür? Selbst wenn er in seinem Innern nach Anzeichen einer turbulenten Zukunft gesucht hätte, wäre es ihm bestimmt nicht in den Sinn gekommen, sie mit jener heimlichen, fast verschämten Erregung zu verbinden, die ihn jedes Mal beim Vorbeifahren eines Zuges erfasste, besonders wenn es ein Nachtzug war, dessen heruntergelassene Rollos die Reisenden dahinter geheimnisvoll den Blicken entzogen. Der Mann, der den Zügen nachsah. Kriminalhörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Georges Simenon. Was machen Sie, Mutti? Ich muss an meinem Album weitermachen. Wann ist das Album fertig, Mama? Es wird noch eine Weile dauern, Karl. Bis dahin müssen wir noch ganz viel Schokolade essen. Denn in jeder Tafel ist ja immer nur ein Sammelbild. So. Aber wenn das Album einmal fertig sein wird, werden wir ein wunderschönes Buch über alle Blumen dieser Erde haben. So, jetzt aber ab ins Bett mit dir. Gute Nacht, Mama. Nacht. Gute Nacht, Papa. Nacht, Frieda. Nacht. Frieda, was machen deine Schularbeiten? Kommst du gut voran? Ja, gut, Papa. Möchte doch wissen, ob an Bord der Ozean 3 alles in Ordnung ist. Ich sehe lieber mal nach. Sagen Sie dem Dienstmädchen, Mutti. Ja? Sie soll mir den dicken grauen Mantel, meine gefütterten Handschuhe, den Hut und die Gummiüberschuhe bringen. Wollen Sie das Fahrrad nehmen? Nein, ich gehe zu Fuß, Mutti. Popinra! Da kommen Sie rein. Hören Sie, Herr de Costa, ich war soeben im Hafen, auf der Ozean 3. Der Tanker, der um 7 Uhr das Öl hätte bunkern sollen, ist nicht gekommen. Und auch die anderen sind nicht gekommen. Und der Kapitän trinken ist sehr... Trinken Sie erst mal was, Herr Popinra. Na los, trinken Sie. Leeren Sie die ganze Flasche. Dann verkraften Sie vielleicht eher, was ich Ihnen jetzt erzähle. Stellen Sie sich vor, Herr Popinra, die Firma Julius de Costa in Sohn macht morgen betrügerischen Bankrott. Und ich werde von der Polizei gesucht. Die Polizei? Als guter Holländer werden Sie vielleicht nicht alles verstehen, was ich Ihnen jetzt sage, aber das wird sich ändern, wenn Sie dann später drüber nachdenken, Herr Popinra. Aber das Schiff, Herr de Costa, müssen wir nicht... Als erstes sollte Ihnen das ein Beweis dafür sein, dass Sie trotz Ihrer Fähigkeiten und der hervorragenden Meinung, die Sie von sich selber haben, ein miserabler Prokurist sind. Sie haben überhaupt nichts bemerkt, Herr Popinra. Ich bin dann zu Ihnen nach Hause gegangen. Wo Sie die reizende Frau de Costa angetroffen haben. Trug sie in seinen Morgenrock, rauchte eine Zigarette aus einer Jadespitze. War Dr. Klaas auch da? Bitte, ich verstehe nicht, ja, Herr de Costa. Nur nicht so empfindlich, Herr Popinra. Das geht nun schon 3 Jahre so. Es hat an einem Weihnachtsabend begonnen. Seither schläft Dr. Klaas fast täglich mit meiner Frau. Dafür bin ich jede Woche einmal nach Amsterdam gefahren, um mich mit Pamela zu treffen. Sie erinnern sich dann auch an Pamela, Herr Popincha. Fräulein Pamela. Ja, ich erinnere mich. Ja, ich habe Pamela ausgehalten. Ich habe sie in Amsterdam im Carlton untergebracht, wo sie mich mit reizenden Kolleginnen bekannt machte. Denken Sie nur, was für ein Trottel Sie gewesen sind. Haben Sie denn nie bemerkt, dass auf einem unserer 5 Schiffe ausschließlich Schmuggelware transportiert wurde? Während ein zweites auf mein Geheiß versenkt worden ist, um die Versicherungsprämie zu kassieren? Aber ich... Warum mussten Sie auch unbedingt Ihre Ersparnis in mein Unternehmen stecken? Und warum mussten Sie eine Villa bauen, die Sie 20 Jahre lang abzahlen und für die Sie jetzt die Jahresraten nicht mehr aufbringen können? Am besten betrügt man als Erster. So geht man auf Nummer sicher. Heute Abend werde ich meine Kleider, die Kleider von Julius de Costa Junior, am Kanal ablegen und morgen glauben alle, dass ich Selbstmord verübt habe, um der Schande zu entgehen. Und unterdessen bin ich mit dem 0:05-Zug bereits auf und davon. Hören Sie mir überhaupt zu? Sie sind vollkommen blank. Und wie ich die Leute von der Immobiliengesellschaft kenne, nehmen die Ihnen sofort Ihr Haus weg, wenn Sie Ihrem ersten Zahlungstermin nicht nachkommen. Ihre Frau wird Ihnen sehr böse sein. Alle werden glauben, dass Sie mein Komplize gewesen sind. Ich habe 1000 Gulden in der Tasche. Das ist für Sie. Genau die Hälfte. 500 für Sie, 500 für mich. Wenn Sie hierbleiben, kann ich nichts für Sie tun. Überlegen Sie sich's, Popinka. Morgen bin ich tot. Was noch das Beste ist, was einem Menschen passieren kann. Ist Fräulein Pamela da? Wen darf ich melden? Julius de Costa. Entschuldigen Sie, aber Sie sind nicht Herr de Costa. Woher wollen Sie das wissen? Ich kenne Herrn de Costa, er kommt jede Woche. Und wenn ich nun ein anderer Herr de Costa wäre? Fräulein Pamela, hier ist ein Herr, der im Auftrag von Herrn de Costa kommt. Soll ich ihn hinaufschicken? Sehr wohl, ja. Zimmer 513, 5. Stock. Herein! Hat Ihnen de Costa etwas für mich aufgetragen? Sie erlauben, dass ich mich fertig frisiere. Ich bin schon spät dran. Wie viel Uhr ist es überhaupt? 8:30. Sie haben noch Zeit. Sie können sich wahrscheinlich nicht an mich erinnern. Aber ich habe Sie in Groningen oft gesehen. Ja, ich darf wohl sagen, dass ich Sie 2 Jahre lang begehrt habe. Gestern konnte ich mich ein wenig mit Julius de Costa unterhalten. Und heute bin ich mit dem 16:07-Zug von Groningen abgefahren. Und jetzt bin ich hier. Was wollen Sie eigentlich? Verstehen Sie denn nicht? Ich bin hierher gekommen, weil dies hier eine andere Situation ist als damals in Groningen. Ich kann Ihnen jetzt nicht alles erklären. Wichtig ist nur, dass ich beschlossen habe, ein Stündchen mit Ihnen zu verbringen. Heute Donnerstag, den 22. Dezember 1938, mit dem 16:07-Zug von Groningen abgefahren. Ankunft in Amsterdam, 8:15. Sofort mit dem Taxi in Hotel Carlton zu Fräulein Pamela gefahren. Hotel wieder verlassen. Leider meine Aktentasche auf dem Zimmer vergessen. Knapp 2 Stunden auf den Bahnsteigen auf- und abgegangen. Den 23:26 Nachtzug Amsterdam-Paris genommen. 2. Klasse. Kann nicht begreifen, warum sich Pamela über mich lustig gemacht hat, als ich ihr sagte, was ich wollte. Pech für sie. So konnte ich nicht weggehen. Nun hat sie wohl verstanden. Ich verbiete Ihnen zu lachen. Sie sollen nicht lachen. Hören Sie auf. Aufhören. Hören Sie auf zu lachen. Sie sollen aufhören. Monsieur, nous arrivons. Wir sind in Paris. Wir sind da, in Paris. Sie müssen aussteigen. Wissen Sie vielleicht, ob das Moulin Rouge noch offen hat? Tut mir leid, mein Herr. Das haben Sie mich schon mal gefragt. Das weiß ich nicht. Bringen Sie mir Champagner und eine Zigarre. Erlauben Sie? Bitte. Sie sind Ausländer? Holländer. Aber ich spreche 4 Sprachen. Meine eigene, Französisch, Englisch und Deutsch. Kann ich eine Zigarette haben? Herr Ober, Zigaretten. Wie heißen Sie? Ich? Sie wollen meinen Namen aufschreiben? Komische Idee. Naja, wenn es Ihnen Spaß macht. Jeanne Rosier. Das ist aber ein hübsches, kleines, rotes Notizbuch. Safianleder. Schreiben Sie da alles rein? Nicht alles, nur das Wichtige. Zigaretten, Zigaretten. Was wollen Sie machen? Zu Ihnen gehen. Nein, das nicht. In ein Hotel vielleicht. Gut. Ober, wo bleibt der Champagner? Du hast wohl gern kleine Freundinnen um dich, wie? Kleine nicht. Wenigstens hast du gute Laune. Bist du auf Geschäftsreise? Das wird sich zeigen. Was soll das heißen? Nichts. Sie haben Sommersprossen. Das ist sehr lustig. Warum siehst du mich so an? Nur so. Ich finde es hier wunderbar. Ich denke daran, was Pamela für ein Gesicht machen würde. Wer ist das? Die kennst du nicht. Du solltest zahlen, wir müssen gehen. Das ist hier nicht das Moulin Rouge. Hier warten alle darauf, dass sie schlafen gehen können. Herr Ober, wechseln Sie mir bitte diese 500 Gulden. Warum kann ich nicht bei dir schlafen? Weil ich einen Freund habe. Wie ist der? Alt? Er ist 30. Was macht er? Zwischenhandel. Ach ja, ich auch. Siehst du dich nicht aus? Doch, doch. Bleibst du lange in Paris? Vielleicht für immer. Und da bist du ohne Gepäck gekommen? Woran denkst du? An nichts. Du hast ein hübsches Hemd. Ist das Seide? Was machst du? Nichts. Nervös bist du ja nicht gerade. Nein. Dann kann ich das Licht ausmachen? Ja. Warum? Warum bist du überhaupt mitgekommen? Wenn Mutti das sähe. Wie ist die Adresse? Welche Adresse? Die von hier. Rue Victor Massé 37. Rue Victor Massé 37. Musst du das alles aufschreiben? Jawohl. Womit handelt er denn, dein Freund? Autos. Aber hör mal, wenn das alles ist, was du von mir wissen willst, dann kannst du mich auch schlafen lassen. Du bist vielleicht ein komischer Typ. Wann soll ich dich denn morgen wecken? Du sollst mich überhaupt nicht wecken. Umso besser. Hoffentlich schnarchst du wenigstens nicht. Nur wenn ich auf der linken Seite schlafe. Dann versuch auf der rechten zu schlafen. Hör mal! Was denn? Willst du mich noch lange für dumm verkaufen? Warum? Hör doch auf! Ich hab verstanden. Du hast gar nicht mehr geschlafen. Du hast geguckt, wie ich das Geld aus deiner Hosentasche genommen hab. Hätte ich mir gleich denken sollen, dass du kein richtiger Kunde bist. Was hast du denn heute Nacht damit gemeint, als du gesagt hast, dass du Zwischenhandel treibst? Wetten, du machst den Koks. Sag bloß, das stimmt nicht. Ich bin müde. Soll ich mich nicht doch noch einen Moment zu dir legen? Das brauchst du nicht. Hier. Hier. Ich leg das Geld hier auf den Tisch. Hast du gesehen? Sag mal, kann ich so einen nehmen? Einen großen? Kriminalpolizei Amsterdam an Sicherheitspolizei Paris. Ein gewisser Kees Popincha, 39 Jahre, wohnhaft Groningen, gesucht wegen Mordes an Pamela Mackensen, Nacht vom 23. auf 24. Dezember in Apartment Hotel Carlton, Amsterdam, Stopp. Haben Grund zur Annahme, dass Popincha Zug nach Frankreich nahm, Stopp. Trägt graue Kleidung und grauen Hut, Stopp. Blonde Haare, helle Haut, blaue Augen, mäßig korpulent, besondere Kennzeichen, keine Stopp. Spricht fließend Englisch, Deutsch und Französisch. Kees! Kees! Was hast du gesagt? Ich habe dich Kees gerufen. Kees Popinga, verstehst du immer noch nicht? Hier! Hier, lies! In einem Amsterdamer Luxushotel ist eine Tänzerin ermordet worden. Der Mörder konnte anhand von Unterlagen, die er am Tatort zurückließ, identifiziert werden. Es handelt sich wahrscheinlich um einen Geisteskranken oder einen Sadisten. Wie wir soeben erfahren, soll Kees Popincha seinen Wohnort Groningen unter Bedingungen verlassen haben, die die Vermutung nahelegen, dass er noch ein anderes Verbrechen auf dem Gewissen hat. Sein Chef, Julius de Costa, ist plötzlich verschwunden. Hey, das bist doch du! Natürlich. Und du hast diese Frau erwürgt! Ich habe es nicht absichtlich getan. Ich weiß überhaupt nicht, wie sie davon sterben konnte. Was machst du jetzt? Ich zieh mich an. Ich muss zu Mittag essen. Es ist 5 Uhr. Dann gehe ich eben Abendessen. Hast du denn keine Angst, sofort verhaftet zu werden? Und wo willst du schlafen? Du hast wohl vergessen, dass du deinen Ausweis zeigen musst. Das werde ich mir später überlegen. Ist heute nicht der 24. Dezember? Richtig! Gibt es hier keine Weihnachtsbäume? In Paris feiern wir mit einem Festessen. In allen Restaurants und Cafés wird bis spät gegessen und getanzt. Ich will dir mal was sagen. Ich kann dir aber noch nichts versprechen. Und vielleicht mache ich auch einen Fehler. Ich werde nachher mal jemandem von dir erzählen. Keine Angst, keinem von der Polizei. Weißt du, wo die Rue de Douai ist? Nicht? Hier ganz in der Nähe. Du kannst ja fragen. Da ist ein Café, in das du dich reinsetzen und auf mich warten kannst. Vielleicht komme ich vor Mitternacht. Vielleicht aber auch erst später. Lass das hier nicht rumliegen. Ich werde besser selber das Zimmer bezahlen. Bringen Sie mir noch einen Kaffee. Der Mörder Pamelas. von unserem Sonderberichterstatter in Groningen. Sind wir so schnell wie möglich nach Groningen gefahren, um Erkundigungen über Kees Popincha, den Mörder der Tänzerin, einzuholen? Es geht nicht um Mord, sondern um Totschlag. Wichtig, es war ein Unfalltod. Zu unserer großen Verwunderung erfuhren wir, dass Kees Popincha als ehrbarer Bürger galt und die Nachricht tiefe Bestürzung in der Stadt hervorgerufen hat, wo jeder Mutmaßungen anstellt. Mutmaßungen? In Popinchas Haus, wo seine Familie sich vor Schmerz verzehrt, war Frau Popincha so liebenswürdig, uns zu erklären, dass nur ein plötzlicher Wahnsinnsanfall oder eine kurze Amnesie zur Tat geführt haben kann. Meinung, Frau Popincha. Wahnsinn oder Amnesie? Sie war nicht die Einzige, die sich zu seinem Fall äußerte. Ein junger kaufmännischer Angestellter erklärte: Mir war schon aufgefallen, dass seine Augen manchmal so merkwürdig glänzten. Es ist doch offenbar, dass sich die Tat nur durch einen Wahnsinnsanfall erklären lässt. Im Hinblick auf die Frage, ob er dazu veranlagt war, kann ich aus Gründen des Berufsgeheimnisses nicht Stellung nehmen. Sagte uns Dr. Klaas, der allseits geachtete Kinderarzt. Weiter sagte uns Herr Kopenchem, der Vorsitzende des örtlichen Schachclubs: Es fällt mir schwer, über einen Mann, der Mitglied unseres Schachclubs gewesen ist, etwas Schlechtes zu sagen. Aber für einen unvoreingenommenen Beobachter war es immer klar, dass Popincha ein verbitterter Mensch war, der auf keinem Gebiet die Überlegenheit anderer ertrug und Rachepläne schmiedete. Hat mich nur ein einziges Mal überraschend beim Schach geschlagen. Also. Der Portier des Hotel Carlton in Amsterdam sagte: Ich glaube, er hätte mich am liebsten geohrfeigt. Ich habe gleich bei seiner Ankunft bemerkt, dass er in einem merkwürdigen Zustand war und wollte Fräulein Pamela schon vor ihm warnen. Warum hat er es denn nicht getan? Als er wieder herunterkam, hatte er den verängstigten Blick eines gehetzten Tieres. Louis, das ist mein Freund. Also Louis und die anderen sind nicht gerade begeistert. Ich habe getan, was ich konnte. Können Sie fahren? Auto? Natürlich. Also, Louis und seine Freunde verlassen in ein paar Minuten das Lokal, knacken zwei Autos und fahren durch bis zur Porte d'Italie. Kennen Sie die? Nein. Schade. Dann schaffen Sie es bestimmt nicht. Sie wollen nämlich, dass Sie auch ein Auto knacken. In der Porte d'Italie warten Sie einen Augenblick auf Sie. Und Sie sollen, sobald Sie dort ankommen, kurz aufblenden. Von da an brauchen Sie ihn dann nur noch hinterher zu fahren. Louis und seine Freunde werden aber nicht lange auf Sie warten. Noch etwas. Sie wollen keinen Luxusschlitten, sondern ein ganz normales Auto. Wann sehe ich Sie wieder? Weiß nicht. Das hängt von Louis ab. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Stehen Sie immer so spät auf? Mögen Sie Kaninchen? Nur wenn ich nachts Autos klaue. Ja, sicher. Wo ist Ihr Mann? Das ist nicht mein Mann. Das ist mein Bruder. Er ist am Fußballspiel, 15 Kilometer von hier. Heute? Am ersten Weihnachtstag? Und die anderen, die mich gestern Abend hierher gebracht haben, sind die noch nicht zurück? Die kommen nie hierher zurück. Und Jeanne Rosier, kommt die manchmal? Was soll sie hier? Sie ist die Frau vom Chef. Louis ist der Chef. Kann ich spazieren gehen? Charles hat nichts darüber gesagt. Wer ist Charles? Mein Bruder. Gouin, wenn Ihnen das lieber ist. Und wie heißen Sie? Rose. Ich heiße Rose. Ist das da draußen ein großer Bahnhof, Rose? Das ist der größte Güterbahnhof von Paris. Juvisy. Hier werden die Waren verladen. Ein schönes Notizbuch haben Sie da. Safianleder. Gewinn bei 3 gestohlenen Autos? Mindestens 30.000 Francs. Macht bei wöchentlicher Aktion, die ganz einfach ist, im Jahr 1.500.000 Francs. Auch schon aufgestanden. Wo ist Charles? Nach Paris. Schon wieder? Gestern ein Fußballspiel. Was macht er denn heute? Ich möchte auch gern nach Paris. Mein Bruder hat gesagt, ich soll Sie daran hindern. Und Sie würden schon verstehen, wenn Sie die Morgenzeitung lesen. Wieso? Was steht da? Das weiß ich nicht. Ich habe es nicht gelesen. Selbstverständlich ist in einer so heiklen Angelegenheit größte Diskretion geboten. Aber wir dürfen immerhin darauf hinweisen, dass das Weihnachtsfest nicht allen zur Erholung diente. Und dass Kriminalkommissar Lucas gute Arbeit geleistet hat. Die Verhaftung des Lustmörders von Amsterdam steht unmittelbar bevor. Aus Holland kommt andererseits die Nachricht, dass die Affäre unerwartete Ausmaße annehmen könnte, da die Firma Julius de Costa & Sohn zwangsliquidiert wird. Hat sich Case Poppingha an seinem Chef gerecht, als er entdeckte, dass alle Ersparnisse, die er in dessen Firma gesteckt hatte, verloren waren? Oder muss man nach einer anderen Erklärung suchen? Ich habe heute Morgen den Chef getroffen. Gestern früh hat ein Inspektor Jean aus den Federn geholt und zum Quai des Orfèvres mitgenommen. Wir kriegen noch die größten Scherereien, ihretwegen. Was hat sie gesagt? Wer? Jean Rosier. Keine Ahnung. Der Chef verbietet Ihnen jedenfalls strengstens, Ihr Zimmer zu verlassen. Rose wird Ihnen das Essen raufbringen. Sie dürfen sich ein paar Tage lang nicht blicken lassen, bis Louis sich meldet. Sagen Sie mal, was ist Ihnen denn da eingefallen? Nennt Sie Plemplem? Dieses Wort verstehe ich nicht. Kommt das öfter vor, dass Sie die Frauen einfach abmurksen? Das war das erste Mal. Wenn sie nicht gelacht hätte. Ich will Ihnen lieber gleich sagen, dass ich Sie kalt mache, wenn Sie es wagen, meine Schwester anzurühren. Lassen Sie sich bloß nicht einfallen, aus Ihrem Zimmer wieder herauszukommen, sobald Sie da oben sind. Spätestens in 3 Tagen kommt der Chef zurück. Heute Abend muss er nach Marseille. Ich gehe auf mein Zimmer. Guten Abend. Louis nach Marseille gefahren. Bett neben Ofenrohr geschoben. Ofenrohr strahlt wohlige Wärme aus. Hast du an der Tür gehorcht? Was treibt er? Keine Ahnung. Er muckst sich nicht. Glücklicher Zufall. Kann durchs Ofenrohr alles hören, was in der Küche gesprochen wird. Ich hatte Louis einen guten Rat gegeben. Wo wir schon mal die Gelegenheit haben, sollten wir bei der Polizei auch etwas für uns herausschlagen. Wenn wir denen einen Lustmörder auf dem Tablett servieren, drückt sich dafür ein andermal eher ein Auge zu. Was hat er gesagt? Nichts. Dass das warten kann, bis er aus Marseille zurück ist. Gibt es in Holland die Todesstrafe? Weiß nicht. Warum fragst du? Willst du ihn verpfeifen? Also, wenn Louis nicht wäre. Hallo. Haben Sie mich aber jetzt erschreckt? Louis kommt mich gleich besuchen. Louis ist in Marseille. Was wollen Sie hier? Sehen Sie sich nicht aus? Als ich erfuhr, dass Louis nach Marseille ist, dachte ich gleich, dass ich die Gelegenheit nutzen müsste. Sie wollen sich doch wohl nicht im Ernst hier einnisten. Mindestens bis morgen schon. Tut mir leid, das geht nicht. Haben Sie nicht gehört? Gehört schon, aber es ist mir Schnuppe. Haben Sie vergessen, dass wir schon einmal im selben Bett geschlafen haben? Damals war ich sehr erschöpft. Außerdem kannte ich Sie noch nicht. Seither habe ich immer bereut. Hören Sie mal, Ich will keinen Krach schlagen und die Concierge und die anderen Leute im Haus aus ihren Wohnungen locken. Ich weiß ja, was sie riskieren. Aber sie werden sich jetzt sofort anziehen und abhauen. Sie werden ja nicht so verrückt sein und sich vorstellen, dass ich mich jetzt... Jetzt da was? Nichts. Jetzt, da Sie wissen, was mit Pamela passiert ist? Antworten Sie doch. Und wenn ich nicht gehe? Wissen Sie, was das ist? Ein Revolver. Würden Sie schießen? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich. Warum? Warum wollen Sie jetzt nicht mehr? Beim ersten Mal habe ich nicht gewollt. Bitte. Gehen Sie. Jeanne, hören Sie doch. Sie sind gar nicht nett zu mir. Dabei sind Sie doch die Einzige, die mich versteht. Bleiben Sie mir bloß mal. Ich lasse Sie ja in Ruhe. Aber bitte, hören Sie mir zu. Antworten Sie mir. Ich weiß, dass Gouin und seine Schwester mich der Polizei ausliefern wollten. Wer hat Ihnen das erzählt? Ich habe gehört, wie Sie darüber gesprochen haben. Ich weiß auch, dass Louis hofft, mir viel Geld abzuknüpfen. Das stimmt nicht! Doch. Er hat es Ihnen vielleicht nicht gesagt, aber er hat es Gouin gesagt. Und er hat es seiner Schwester erzählt. Ich habe gehorcht, als die beiden sich unterhielten, durchs Ofenrohr. Man konnte jedes Wort verstehen. Dann bin ich durch die Luke abgehauen und hierher gekommen. Halten Sie den Mund! Halten Sie heran, liegt den Mund! Schwören Sie, dass Sie nicht um Hilfe schreien! Sehr geehrter Herr Kommissar Lucas, ich habe in der Zeitung gelesen, dass Sie der für mich zuständige Kommissar sind. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass sich letzte Nacht ein neuer Zwischenfall ereignet hat, der mit dem Fall Poppinghaar zu tun hat. Vielleicht lohnt sich ein Besuch bei Mademoiselle Rosier in ihrer Wohnung in der Rue Fromentin. Und vielleicht fragen Sie sie dann, wer sie so zugerichtet hat. Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich bei der französischen Polizei dafür revanchieren, dass sie sich so eingehend mit mir beschäftigt und ihr einen Hinweis geben. Sie können eine ganze Bande von Autoknackern schnappen, die allein an Heiligabend 3 Autos am Montmartre gestohlen hat. Umstellen Sie nachts die Werkstatt Gouin et Bourret in Juvisy. Heute oder morgen Nacht hat es noch keinen Zweck, weil der Bandenchef in Marseille ist. Wenn Sie danach mit der Beobachtung beginnen, sollte es mich nicht wundern, wenn Sie noch vor Neujahr Erfolg hätten. Mit vorzüglicher Hochachtung, Case Poppinghaar. Hallo Süßer, wie wär's denn mit uns? Wie viel? 100. Mit Blasen 200. Frühstücken wir zusammen? Lieber nicht. Mach nicht. Ich hab's auch nur gesagt, um mir eine Freude zu machen. Bist du Ausländer? Das weiß ich. Ich bin müde. Hier hast du 100 Frauen. Lass mich in Ruhe. Sehr geehrter Herr Chefredakteur. Ihr Redakteur ist nach Groningen gefahren und hat dort Leute über mich ausgefragt, aber diese Leute konnten gar nichts wissen. und haben absichtlich oder unabsichtlich gelogen. Dies möchte ich berichtigen und fange deshalb ganz am Anfang an, denn ich hoffe, Sie werden diesen Brief veröffentlichen, der die Wahrheit enthält und Ihnen beweist, wie leicht man ein Opfer fremder Aussagen werden kann. Hier nun also, was ich dazu zu sagen habe. Erstens. Ich stamme nicht aus einer sehr guten Familie. Aber Sie werden verstehen, dass meine Frau, deren Vater Bürgermeister war, Wert darauf legt, den Journalisten solche Dinge zu erzählen. Meine Mutter war Hebamme und mein Vater Architekt. Allerdings hat meine Mutter die Familie allein durchgebracht. Ich kann mich an keinen einzigen Tag erinnern, an dem es zu Hause nicht Ehekrach gegeben hätte. Besonders schlimm war dies, wenn mein Vater mehr als sonst getrunken hatte und meine Mutter, meiner Schwester und mir entgegenschrie: »Seht euch diesen Mann an! Werdet bloß nie so wie er! Er bringt mich noch ins Grab!« Zweitens. Ich habe zwar die Seefahrtsschule besucht, hatte aber nie Taschengeld, um mich mit meinen Kameraden zu amüsieren, so dass ich verbittert und verdruckst geworden bin. Am Ende herrschte zu Hause die reine Not, aber davon durfte keiner etwas erfahren. So hat meine Mutter zum Beispiel an Tagen, an denen es bei uns nur Trockenbrot zum Abendessen gab, immer 2 oder 3 Töpfe auf den Herd gestellt, um, falls jemand gekommen wäre, den Eindruck zu erwecken, dass sie eine köstliche Mahlzeit zubereitete. Drittens. Frau Poppinger behauptet, dass ich in den 16 Jahren ein guter Ehemann und ein guter Vater gewesen sei. Dies stimmt nicht. Ich habe meine Frau nur deshalb nicht betrogen, weil man so etwas in Groningen nicht heimlich machen kann. Und Frau Poppinger mir dann das Leben zur Hölle gemacht hätte. Viertens. Ich habe mir 16 Jahre lang eingeredet, dass die Firma De Costa das seriöseste Unternehmen ganz Hollands war. Und eines Abends habe ich dann im Petit Saint-Georges erfahren, dass Julius De Costa ein Lump ist. Und noch andere Wahrheiten dieser Art. Lump hätte ich nicht schreiben sollen. Denn in Wirklichkeit hat Julius De Costa, ohne es von den Dächern zu pfeifen, immer das gemacht, was ich gern gemacht hätte. Er hatte eine Geliebte. Und dann habe ich Pamela besucht, weil Julius De Costa mir von ihr erzählt hatte und sie für mich 2 Jahre lang die begehrenswerteste Frau auf der Welt gewesen war. Und nachdem ich nun einmal beschlossen hatte, Pamela zu bekommen, wollte ich sie auch bekommen. Am nächsten Tag habe ich dann erfahren, dass ich das Handtuch ein bisschen zu fest zusammengeschnürt hatte. Im Übrigen müsste man auch einmal klären, ob Pamela nicht irgendwie herzkrank war, denn sie hat wirklich erstaunlich leicht den Geist aufgegeben. Ihr Redakteur behauptet, dass ich wie ein Wahnsinniger aus Groningen geflohen sei. Ja, will denn keiner verstehen, dass ich vorher nicht normal gewesen bin? Ich bin also weder verrückt noch ein Lüstling, sondern ich habe mit meinen 40 Jahren einfach beschlossen, so zu leben, wie es mir gefällt, ohne mich um Sitte und Gesetz zu kümmern, denn ich habe etwas spät entdeckt, dass niemand sie beachtet. Und ich mich bis jetzt habe an der Nase herumführen lassen. 40 Jahre lang habe ich mich gelangweilt. 40 Jahre lang habe ich das Leben betrachtet wie ein armer kleiner Junge, der mit der Nase am Schaufenster einer Konditorei klebt und den anderen zusieht, wie sie Kuchen essen. Jetzt weiß ich, dass diejenigen die Kuchen bekommen, die sie sich einfach nehmen. In der Hoffnung, dass Sie meine Zeilen abdrucken, verbleibe ich Ihr sehr ergebener, was nicht stimmt, aber so lautet die Floskel, Case Poppinger. Bleibst du die ganze Nacht? Du bist aber nicht aus dem Viertel. Nein, ganz sicher nicht. Ausländer? Und du? Ich komme aus der Bretagne. Hoffentlich bist du wenigstens nett. Soll ich das Licht anlassen? Die Dicken sind dir bestimmt lieber. Wenn du es mir gesagt hättest, hätte ich dir meine Freundin geschickt. Polizei lässt Autodieb frei. Gestern Nachmittag gegen 5 Uhr erlebten wir bei der Kriminalpolizei zufällig die Freilassung eines der in der letzten Woche verhafteten Autodiebe mit. Als der besagte Louis, kein anderer als ein gewisser Louis, ehemaliger Kokainhändler und Geliebter von Jean Rosier, der ist den Umständen entsprechend gut geht. Soll man jetzt, da Louis freigelassen wurde, glauben, dass dessen Unschuld erwiesen ist? Doch wohl kaum. Wenn Louis freigelassen worden ist, bedeutet dies, dass er eine Aufgabe zu erledigen hat. Ohne uns allzu weit vorzuwarten, meinen wir doch sagen zu können, dass Case Popenka, der Jean Rosier überfallen hatte, nicht mehr nur von der Polizei gesucht wird, sondern dass das gesamte Milieu hinter ihm her ist. Herr Ober! Ein Schnaps! Sofort! Wie viele sind jetzt hinter mir her? Hunderte? Tausende. Wer oder was will mich daran hindern, Paris die Stirn zu bieten? Will mich daran hindern, zu tun, was ich will und beschließe, noch an diesem Tag zu tun, irgendetwas Ungeheuerliches? Entschuldigen Sie, dass ich Sie anspreche. Ich komme aus Amerika. Ich bin seit meiner Ankunft hier ganz unglücklich. Darf ich Sie vielleicht zu einem Aperitif einladen? Leben Sie schon lange in Paris? Ja, ziemlich lange. Ein Whisky, oder? Ja, bitte. Sind Sie auch Kaufmann? Ja, Getreide. Ich bin in der Lederbranche. Ein Würstchen? Würstchen? Doch, doch, Sie müssen ein Würstchen essen. Ich bin sicher, dass die hier ausgezeichnet sind. Wir sind ja hier quasi in Amerika und Amerika stellt ausgezeichnete Würstchen her. Ist doch angenehm hier, oder? Der Freund, von dem ich die Adresse habe, hat mir gesagt, dass dies das angenehmste Fleckchen von ganz Paris ist. Die New York Bar in der Rue de la Michodière. Barkeeper, zwei Whisky. Ja. Und ein Würstchen. Auch das. Ach, stimmt das, dass die Französinnen so besonders entgegenkommend bei Ausländern sind? Ich habe bis jetzt noch keine Zeit gehabt, den fröhlichen Montmartre aufzusuchen. Aber ich war Whisky. Und ein Würstchen. Ich muss auch gestehen, dass ich ein wenig Angst habe. Angst? Wovor? Bei uns heißt es jetzt, dass es hier viele Ganoven gibt, die noch geschickter sind als unsere Gangster. Und vor allem Ausländer ausrauben. Sind Sie schon mal ausgeraubt worden? Noch nie. Dabei bin ich oft am Montmartre gewesen. Sind Sie auch zu Mutten gegangen? Ja. Und die hatten nicht ihren Beschützer im Zimmer versteckt? Ihre Beschützer sind nicht im Zimmer, sondern warten draußen. Haben Sie einen Revolver? Nein. Als ich in New York geschäftig unterwegs war, hatte ich immer einen Revolver dabei. Hier sind wir in Paris. Wissen Sie vielleicht, wo man amerikanische Zeitungen bekommt? Ich will wissen, wie die Börsenkurse stehen. In allen Kiosken. Es gibt einen 50 Meter von hier an der Straßenecke. Ah, entschuldigen Sie mich einen Moment, ich bin gleich zurück. Bestellen Sie mir doch auch noch ein Würstchen, ja? Geben Sie mir noch einen Whisky, Barkeeper. Gerne. Entschuldigen Sie die Frage. Kennen Sie den Herrn, der da eben bei Ihnen war? Ich kenne ihn ein wenig, ja. Ein wenig. Hatten Sie viel Geld dabei? Ziemlich viel. Dann suchen Sie mal Ihre Brieftasche. Ich weiß nicht, in welche Tasche Sie sie gewöhnlich stecken, aber ich wette, sie ist nicht mehr da. Meine Brieftasche ist weg. Ein Profi. Den kenne ich schon seit 10 Jahren. Die Polizei ebenfalls. Einer der geschicktesten Taschendiebe Europas. Haben Sie viel verloren? Nein, nicht viel. Nicht viel. Ich habe alles verloren. Alles, was ein Mensch durch einen dummen Zufall verlieren kann. Hören Sie zu. Ich vertraue Ihnen. Ich leihe Ihnen 20 Francs für das Taxi. Ich weiß nicht, ob Sie Anzeige erstatten wollen, aber es wäre eine Erleichterung für alle, wenn er endlich geschnappt würde. Danke. Entschuldigen Sie, Madame. Ich möchte gern... Ja? Ich habe mir überlegt, mich für ein Kostümfest als Clochard zu verkleiden. Aha. Wäre das nicht lustig? Wie viel kostet ein alter Anzug wie dieser hier? Den kann ich Ihnen für 50 Franc lassen. Der ist nämlich noch sehr gut. Hat ein fast neues Futter. Und die ausgetretenen Schuhe dort? 20 Franc. Aha, ja, danke. Ich überlege es mir noch. Ich komme wieder. Wenn Sie denn nicht aufpassen, Idiot! Sehr geehrter Herr Chefredakteur, wie Ihre Zeitung gestern bekannt gab, hat ein gewisser Kommissar Lucas, der seit 2 Wochen behauptet, meine Verhaftung sei nur eine Sache von Stunden, gewöhnliche Verbrecher und Vorbestrafte freigelassen, damit sie mich verfolgen. Könnten Sie bitte so freundlich sein, meinen Brief zu veröffentlichen, um diese unnötige Jagd und diese unwürdige Situation zu beenden? Ich schreibe Ihnen zum letzten Mal. Und keiner wird mehr von mir hören. Wenn Sie diesen Brief erhalten, heiße ich nicht mehr Case Poppingha und muss mich nicht mehr wie ein Verbrecher vor der Polizei verstecken. Dann habe ich einen ehrenwerten Namen, einen unanfechtbaren sozialen Status und gehöre zu jener Kategorie Leute, die sich alles erlauben können, weil sie genug Geld und Zynismus besitzen. Sie werden verstehen, dass ich Ihnen nicht verrate, wo mein Wirkungsfeld sein wird, ob in London, Amerika oder doch in Paris. Jedenfalls werde ich ins ganz große Geschäft einsteigen und mich auch nicht mehr mit Frauen wie Pamela oder Jeanne Rosier abgeben, sondern berühmte Schauspielerinnen und Filmstars um mich haben. Dies ist alles, sehr geehrter Herr Chefredakteur. Wenn Sie diesen Brief in Händen haben, bin ich jedenfalls vom Erdboden verschwunden. Und Kommissar Lucas kann seine Untersuchung, die er so brillant und korrekt geleitet hat, einstellen. Damit werde ich den Beweis liefern, dass auch ein einfacher Angestellter, der immer nur die Spielregeln befolgt hat, seine Freiheit erobern und allein Kraft seiner Intelligenz jede Situation meistern kann. Mit verbindlichen Grüßen Ihres zum letzten Mal mit diesem Namen zeichnenden Case Poppingha. GBC. Wollten Sie nicht hier aussteigen, mein Herr? Wie komme ich hier zur Seine? Die Hauptstraße runter, an der Apotheke rechts über den Bahndamm und dann immer geradeaus. Ist doch nicht schlimm, oder? Es ist kalt. Man muss sich so auf die Gleise legen, dass man mit der Wange die Schiene berührt. Die Schiene ist eiskalt. erkennen Sie mich? Aber sicher erkenne ich Sie, Mutti. Das Essen hier ist gut. Man lässt mich fast so lange schlafen, wie ich will. Dann muss ich Übungen machen, bei denen ich mich, wie man sagt, anstellig zeige. Ich lebe hier allein, in einem kleinen, weißen, kaum möblierten Zimmer. Und etwas mühsam ist nur, dass ich alles mit dem Löffel essen muss, weil man mir weder Messer noch Gabel gibt. Aber was macht das schon? Es ist doch eher amüsant. Sie halten mich alle für verrückt. Unheimlich sind allerdings gewisse Schreie, die nachts aus anderen Zimmern kommen und auf die undeutliche Geräusche folgen. Ich selber schreie niemals. So dumm bin ich nicht. Der Arzt ist ungefähr so alt wie ich und auch er trägt graue Anzüge und eine Brille mit Goldrand. Er kommt einmal täglich, immer ganz herzlich und aufgeräumt. Nun, mein Freund, haben wir gut geschlafen? Immer noch trübselig. Sie werden schon sehen, dass Sie darüber hinwegkommen. Sie haben eine eiserne Gesundheit und überwinden das schnell. Ich bin fürs Erste nach Amsterdam gezogen und habe eine Anstellung in der Keksfabrik de Jongere bekommen. Ich verdiene nicht viel, aber ich werde geschätzt. Ich habe Frieda von der Schule genommen. Sie hat nicht einmal geweint. Jetzt lernt sie Stenografie und bekommt eine Anstellung bei der Firma de Jongere, sobald sie ihre Abschlussprüfung gemacht hat. Was meinen Sie? Sollen wir hin und wieder zur Teestunde eine Partie Schach spielen? Karl hat durch deinen alten Freund de Graeff das Stipendium bekommen. Das war sehr freundlich. Wir sind umgezogen, weil unsere Wohnung ja zu teuer war. Jetzt leben wir bei einer sehr feinen Dame, einer Offizierswitwe, die ein Zimmer vermietet. Was würde Ihnen mal Freude machen? Ein Heft und ein Bleistift. Ich will meine Memoiren schreiben. Was meinst du dazu, Case? Der Neffe der de Jongres hat sich in Frieda verliebt. Er ist nicht übel, wohlerzogen, vielleicht nicht besonders kräftig. Er hat seine Kindheit zum Teil in der Schweiz verbracht. Frieda ist in ihn verliebt. Sie hat gesagt, wenn sie ihn nicht bekommt, heiratet sie nie. Herr Poppinkrall, ich habe Ihnen doch neulich ein Heft gegeben, in das Sie Ihre Memoiren schreiben wollten. Kann ich das mal sehen? Hier, bitte. Die Wahrheit über den Fall Case Poppinkrall. Sie haben ja gar nichts hineingeschrieben. Es gibt keine Wahrheit, oder? Sie hörten Der Mann, der den Zügen nachsah. Kriminalhörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Georges Simenon. Aus dem Französischen von Walter Schürenberg. Hörspielbearbeitung Walter Adler. Die Personen und ihre Sprecher waren Case Poppinkrall, Christian Berkel, Mutti, seine Frau, Susanne Barth, Julius de Costa, Hans-Peter Hallwachs, Pamela, Ellen Schulz, Jeanne Rosier, Bettina Engelhardt, Rose Gouin, Brigitte Janner, Charles Gouin, Thomas Hodina, Taschendieb, Peter Fricke. Ferner Klaus Barner, Jele Brückner, Friedrich von Bülow, Yvonne Devrient, Rainer Hagedorn, Heinz Meyer, Wolfgang Rüther, und viele andere. Ton: Daniel Sänger. Schnitt: Regine Schneider. Regieassistenz: Tatjana Raff. Regie: Walter Adler. Produktion: Südwestfunk 1998.